Die erste Anruferin heute Nacht, Diana, 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, hi. Diana, du hörst mich? Ja, ich höre Du siehst mich? Laut und deutlich. Ja, wunderbar. Ich sehe dich jetzt sogar. Wow. Ja, was wollen wir mehr? Ja. Erstmal Frage, wie soll ich dich überhaupt ansprechen? Wie du das gerne möchtest. Wie ich das möchte. Du kannst Jürgen zu mir sagen, du kannst Domian zu mir sagen. Dann sag ich Jürgen. Das Dann sagst du Jürgen. So, ja. Ja. Ja, und zwar möchtest du sicherlich wissen, worum das geht. Na klar, sonst kommen wir gar nicht zu Potte hier. So, ich bin jetzt gerade dabei, mein Abi zu machen. Ja. Ich habe jetzt gerade heute meine zweite schriftliche Prüfung hinter mir. Und mein Freund ist dabei leider ein bisschen sehr rücksichtslos. Was heißt denn das? Das heißt, ich meine, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen. Ja. Eigentlich liebe ich ihn wirklich wahnsinnig doll und so. Aber ich habe dann, sag ich mal, in den Osterferien vor ein paar Wochen habe ich dann rausgekriegt, dass er nebenbei noch eben kurz mit seiner Ex-Freundin noch zusammen war. Wie nebenbei zusammen war? Das die ganze Zeit. Das lief so parallel zu unserer Beziehung. Die ganze Zeit, während ihr auch zusammen wart? Ja, genau. Wie hast du das rausgekriegt? Weil sie hier angerufen hat. Und hast du es dir erzählt? Was heißt also, sie hatte nicht die Möglichkeit, mir das zu erzählen, sondern sie hat nur angerufen und gesagt, ja, hier ist so und so. Und wir haben dann gemeinsam einen Bekannten, und da mein Freund ja damals damit bei war, der hatte das gehört, weil sie, mein Telefon, das hört man so ziemlich laut raus. Dann hat er dann auf die Gabel gedrückt und dann hatte ich nicht die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Also die wollte sich outen oder die ganze Sache an den Tag bringen? Ja, sie wollte einfach nur wissen, woran sie eigentlich auch ich ist, verstehe, weil ja. sie das wohl auch erst vor kurzem erst erfahren hatte. Gut, dann hat er den Hörer auf die Gabel, die Hand auf die Gabel gedrückt und hat, wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich ihn natürlich gefragt, ja, das war die und die, ne? Ja. Ich denke, das ist deine Ex-Freundin. Jetzt wird's unangenehm. Und dann hat er es dir erzählt? Nö, dann hat er mir erst eine andere Geschichte aufgetischt, dass sie uns wohl auseinanderbringen wollte und deswegen sich wohl ein paar Lügen hat einfallen lassen, weil sie ihn noch liebt und sie wollte ihn wohl zurückhaben. Und auf jeden Fall habe ich ihm das wohl nicht so recht geglaubt. Und ich sag mal, durch dieses Misstrauen stieg bei mir dann natürlich auch die Gefühle hoch und so. Und vielleicht ein paar Tränen sind dann auch geflossen. Und Männer werden ja meistens weich bei Tränen, sag ich mal. Und dann kam dann die ganze Geschichte raus. Du Arme, und das mitten im Abi-Stress. Ja, was heißt mittendrin? Ich meine, das war gerade dabei, wie ich anfangen wollte. Ich sag mal, in den Osterferien 3 Wochen frei und, ne? Ja, nur gut, aber, ja. Wo ich dann drauf vorbereiten wollte. Und nu? Naja, und dann haben wir dann lange Gespräche geführt. Und er hat mir natürlich versichert, auch kommt nicht wieder vor. Und ich bin da so reingeschlittert und das war alles nur Gewohnheit. Und ich sag mal, ich habe dann auch für mich selber überlegt, es wäre ja Blödsinn, jetzt mit ihm Schluss zu machen, weil ich dadurch noch mehr Stress hätte. Und habe das dann auch so, sag ich mal, so gesagt, okay, wir versuchen es. Nochmal genau gesagt, wie viele Monate wart ihr zusammen? Wir waren zu dem Zeitpunkt 15 Monate zusammen. 15 Monate. 15 Monate hat er parallel eine Beziehung neben dir laufen gelassen. Ja. Was ist der Grund jetzt deines Anrufes? Der Grund ist eigentlich, dass ich mich einfach mal öffentlich über ihn beschweren muss. Du redest mir doch viel zu nett über den Mensch. Wenn er dich 15 Monate betrogen hat, das heißt, er hat die neue Liebe, die Liebe mit dir begonnen, obwohl er die alte gar nicht aufgehört hat. Ja. Das ist doch ein Arsch, ist das doch. Ja, ist es, aber irgendwo, weiß nicht, habe ich ja trotzdem noch Gefühle für dieses Arsch. Und du bist überhaupt nicht abgrundtief verletzt? Natürlich bin ich abgrundtief verletzt, aber ich sag mal, ich habe für mich jetzt persönlich Bilanz gezogen. Und das war ja nicht das Einzige, was passiert ist, da kam ja noch was dazu, aber kann ich ja gleich erzählen. Was denn? Nee, gleich, sofort erzählen. Ja, und zwar letzte Woche Dienstag. Ja. Da bin ich dann von der Schule nach Hause, also ich mache Abendschule. Weil ich habe auch noch ein Kind nebenbei, aber nicht von ihm, das von jemand anderem. Import aus England. Und da bin ich dann, ich habe für mich jetzt so selber überlegt, ich sag mal, meine Vorzensuren sind sehr gut. Und durch das Ganze natürlich war ich ein bisschen sehr aufgebracht und das mit dem Lernen klappte auch nicht so. Und ich habe für mich selber Motivation gesucht zu lernen. So, und die habe ich dann nicht so gefunden, weil ich sag mal, im Moment, auch wenn ich eine 5 schreibe, kriege ich noch ein Abi hin mit 2,0. Was ist letzten Dienstag passiert? So, da bin ich dann spazieren gewesen, um mir den Kopf klar zu kriegen. Ja. Und von allen Plätzen auf der Welt gibt es einen Platz, wo ich am liebsten hingehe, ans Wasser und gucke dann raus und kann da dann eigentlich auch am besten überlegen. Mach mich dann also auf den Weg dahin, morgens um 12:30 oder so war das. Und komme dann eben halt um die Ecke, gerade zu diesem Platz, wo ich dahin will. Und dann steht da ein Paar und küsst sich gerade. Also nachts um 12:30. Ja, und ich denke, ach Mensch, kannst dich ja jetzt nicht hinsetzen, weil die wollen ja bestimmt auch ihre Ruhe haben und so. Gehst mal so langsam dran vorbei. Jetzt sage mir bitte nicht, dass das dein Freund war. Moment, also ich bin, wollte dran vorbeigehen, ne? Und so, ich sag mal, ich war fast dran vorbei und aus dem Augenwinkel habe ich dann gesehen, wie derjenige sich umgedreht hat. Und ich denke, Mensch, die Frisur kennst du doch. Die Jacke kennst du doch. Moment mal, Ezekiel also, kennst du. Und es war mein Freund. Ja, Diane, dann kann ich dich aber auch wirklich nicht nur verstehen. Der hintergeht dich über ein Jahr. Dann packt er aus und hat wahrscheinlich gesagt, dass ihm das leid tut. Hoffe ich mal. Ja. So, und dann steht er ein paar Wochen später schon wieder da mit einer anderen knutscht. Also er sagte, den würde ich hochkant rausschmeißen. Normalerweise würde ich ihn hochkant rausschmeißen. Aber ich sag mal, ich habe für mich auch immer noch persönlich Bilanz gezogen. Und ich sag mal, noch bin ich nicht so weit, dass das zu sehr ins Negative abrutscht. Ja, das finde ich aber extrem schon ins Negative reingeglitten. Was war denn das für eine Frau, mit der er da rumgeknutscht hat? Eine Arbeitskollegin. Eine Arbeitskollegin. Und wie hat er sich da gerechtfertigt? Also er ist ja erstmal total so auseinandergegangen und dann erstmal so, scheiße. Und ich sag, tja, oh, und dann habe ich mich dann erstmal hingesetzt und habe eine geraucht. Sie hat mir auch noch Feuer gegeben. Und dann ist sie dann mehr oder weniger weggegangen. Und er so, ja, was soll ich jetzt sagen? Sag mir jetzt, was ich machen soll. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, du, ich weiß selber nicht, was ich machen soll. Da kann ich dir, finde ich aber jetzt die schlechteste Person, die dir jetzt Ratschläge geben sollte. Ja, und hat er sich irgendwie erklärt? Er sagt also, sie hätte wohl Probleme gehabt. Na komm. Ja. Diana, hab ich auch gesagt. Ich sage jetzt meine Meinung. Ja. Zieh dein Abi durch, das ist ja nicht mehr lange hin jetzt. Und dann schieß den in den Wind. Schieß den in den Wind. Meine Meinung. Das ist so krass, was du mir da erzählst, da würde ich überhaupt nicht mehr irgendwie nach Entschuldigungen suchen oder weiß was ich. Oder er muss auf Knien 30 Kilometer rutschen, um Buße zu tun. Da muss er irgendwas ganz Wahnsinniges machen, aber nicht so normal weiterlaufen lassen. Ich habe meine Hand angehalten. Ja, das macht er jetzt auch nicht gut. Das ist doch alles albern. Das war meine Meinung. Ich wünsche dir viel Erfolg fürs Abitur und geh den Burschen hart an. Alles klar. Mann. Tschüss, Diana. Danke. Tschüss. Was ihr Frauen euch gefallen lasst, Mensch, das darf doch nicht wahr sein. 15 Monate hat dieser Typ die Diana hintergangen. Ich kann es nicht glauben. Ingmar, 27 Jahre alt. Ingmar, wie schön. Der Name meine ich, Ingmar. Hi. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja. Ja, ist ja echt schrecklich. Stimmt, du hast recht. Wärst du denn auch so einer und würdest deine Freundin so lange hintergehen? Also ich denke aus zwei Gründen erstmal nicht. Ach, du bist schwul. Woher weißt du das? Ich habe ja so eine gewisse Intuition mittlerweile. Ja, du hast recht. Ja. Das ist unter anderem auch der Grund meines Anrufes. Ja. Obwohl ich glaube, ich hätte schon fast besser gestern in deine Sendung gepasst. Sündige Biester? Ja, ich bin nämlich eigentlich Pastor. Du bist Pastor? Ja, ich bin Pastor, genau. Und dann passt das zum Thema, du hast für einen Pastor eine viel zu sympathische Stimme. Entschuldigung, liebe Pastoren, du klingst so, ja, so locker irgendwie und so. Hey Jürgen, weißt du, viele sagen mir einfach auch so nach einer Predigt oder so, Herr Pastor, Sie haben irgendwie so eine Kuschelstimme. Ja, so. Du klingst überhaupt nicht wie ein Pastor. Wieso, wie hat der denn Pastor? Weiß ich nicht, aber mit denen, ich habe mit vielen schon zu tun gehabt. Alles ehrenwerte und tolle Menschen, also gar nichts dagegen, aber die reden anders. Du redest einfach so nett. Ach ja. Ja, also genug der Komplimente. Ja. Wieso, du bist Pastor und wieso möchtest du bei sündigen Biestern anrufen, weil du mit so vielen sündigen Biestern es zu tun hast, oder wie? Nee, weil die Kirche oder unsere Gesellschaft es als sündig ansieht, wenn man schwul ist. Ah, ja, ja. Und klar, das ist eben auch der Grund meines Anrufs. Klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so heavy, ist aber kein... Du bist in der evangelischen Kirche? Richtig. Ja. Mhm. Hast du eine Gemeinde? Ich habe eine eigene Gemeinde, ja. Und da traust du dich jetzt hier anzurufen? Mit der Stimme? Ja, solange ich nicht die Stadt sage oder sonst irgendwie sowas. Also es ist geheim, man weiß es in der Gemeinde nicht. Man weiß es nicht, sonst könnte ich auch sofort gehen. Mhm. Und das Ganze ist halt... Hast du mit 27 Jahren, mit den jungen Jahren, ist es früh, ne, schon eine Gemeinde zu haben, oder? Ja, ich habe ein bisschen Gas gegeben im Studium. Mhm. Ja. Jetzt erzähl mir, wie du lebst. Du lebst also völlig, du lebst in dein Doppelleben. Ja, es ist eine riesige Grätsche eigentlich, ne? Mhm. Es ist einerseits dieses brave, anständige Pastorsein und andererseits eben auch dieses Bedürfnis und dieser Wunsch nach Partnerschaft, nach einem Du. Wie lebst du denn deine Homosexualität denn aus? Lebst du sie überhaupt aus? Ja, also im Verborgenen, ne? Also, ja, wo und wie machst du das? Ja, also momentan bahnt sich halt wieder mal was an, worüber wir beide sehr glücklich sind. Mhm. Aber sonst ist das schon schwierig, weil somit... Na, wo hast du ihn denn zum Beispiel kennengelernt? Ja, in einem Café, ne? In einem Szene-Café. Das heißt, außerhalb des Ortes, wo du lebst. Nee, das ist hier im Ort, du. Das ist hier, wie du gehst in deinem Ort in ein Szene-Café? Ja, dann muss es doch über kurz sagen, ist das doch Stadtgespräch, dass du schwul bist. Nee. Irgendwie nicht. Ich kellner sogar da. Hä? Das glaube ich dir nicht. Doch, montags. Montags ist das. Glaube ich dir nicht. Sonntag. Erzähl mir nichts. Du hast nie im Leben eine evangelische Gemeinde. Und Kellners in einem schwulen Café in deinem Ort, glaube ich dir kein Wort. Doch. Nein, das glaube ich nicht. Wirklich? Das gibt es nicht, sowas. Doch, garantiert. Wieso kellnerst du denn? Du hast doch ein gutes Gehalt. Ja, was soll ich sonst montags machen? Wieso gerade montags? Du hast doch montags auch zu tun. Wenn man als Pastor arbeitet in der Gemeinde, hat man vielfältige Aufgaben. Ja, aber montags ist so grundsätzlich der Pastorensonntag, weil dafür haben wir ja keinen Sonntag und keinen Feiertag und so. Ist montags so. Willst du denn eigentlich letztendlich, dass es rauskommt? Du, ich glaube ja. Wie lange kellnerst du denn schon? Ich krieg's immer nicht auf die Reihe. Ein Pastor kellnert im schwulen Café. In welcher Stadt bitte? Jetzt raus damit, jetzt ist auch egal. Nee. Sag ich nicht. Seit wann kellnerst du da schon? Noch nicht lange, jetzt erst seit Sommer. Also seitdem jetzt die Tage schön sind, sag ich mal so. Also ein paar Wochen erst, oder wie? Ja, genau. Mhm. Das klingt mir aber alles so, als würde das Unterbewusstsein rufen, ich will mich outen. Du kellnerst im schwulen Café, du rufst bei Domian nachts an, wo du hundertprozentig davon ausgehen kannst, dass irgendwelche Leute aus deiner Gemeinde dich jetzt erkennen an der Stimme. Du willst es. Oder wie? Ich glaube nicht. Du weißt, es ist so die Spannung zwischen dem Wissen, ich bin kein Mensch, der ewig allein sein kann, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann auch zu wissen, dass mein Partner irgendwo nie eine Frau sein wird. Mhm. Und dass beides zusammen für mich schon passt, aber eben für meine Kirche nicht und für unsere Gesellschaft nicht. Mhm. Auch die evangelische Kirche hat nach wie vor ein sehr unentspanntes Verhältnis zu Homosexuellen und zu Homosexualität. Ja, kommt drauf an, welche Landeskirche, jetzt die nordelbische, sieht das lockerer als zum Beispiel die westfälische. Ja. Also die Stellungnahmen zur Homo-Ehe zum Beispiel lassen mich teilweise erschaudern, die ich da von der obersten Leitung der evangelischen Kirche höre. Ja, dito. Nicht? Das ist ganz schlimm. Mhm. Du bist 27 Jahre alt. Wie hast du denn vorher dein schwules Leben gelebt? Während des Studiums war ich, also... 3,5 Jahre in der Beziehung. Mhm. Das klappte soweit auch ganz gut, weil dann im Studium ist es ja alles nicht so, bist du nicht auf dem Präsentierteller wie im Gemeindealltag oder so. Da ging das dann besser, aber... Wie lange weißt du schon, dass du schwul bist? Du eigentlich schon immer. Schon immer. Mhm. Mhm. Der Frage stellt sich natürlich jetzt der Zuhörer und ich stelle mir auch diese Frage. Ja. Warum geht man dann in einen solchen Beruf, wo man weiß, dass es im Prinzip also nur Horror ist, was auf einen zukommt? Du, weil es für mich irgendwo auch Berufung war. Ja, das finde ich auch gut, dass ihr Schwulen auch in der Kirche seid und euch da aktiv zeigt, weil nur so kann zumindest auf Dauer etwas verändert werden. Und ein bisschen hat sich ja schon in den letzten 10, 20 Jahren verändert. Wie wird denn deine Gemeinde reagieren? Wie wird sie wahrscheinlich reagieren, wenn sie es jetzt rauskriegt, was mit dir los ist? Ja, also so haben die... Irgendwann, sie kriegen das raus, mach dir doch nichts vor. Nochmal, du kennst in dem Café und du telefonierst hier jetzt mit mir. Es wird rauskommen. Wie werden die Leute reagieren? Ja, sie werden enttäuscht sein. Also so, jetzt haben die mich ja so ganz lieb und es geht auch gut voran. Mhm. Aber dann werden einige schon sehr, sehr enttäuscht. So, wenn es jetzt hochoffiziell wird, was droht dir denn? Droht dir der Rauswurf? Ja, zumindest aus der Gemeinde hier schon. Weil ich habe jetzt mir etwas... konservativere Gemeinde und hier könnte ich dann sofort gehen. Was dann ist, weiß ich nicht. Ich meine, als Theologe... Also aus der Kirche wird man dich generell natürlich nicht rausschmeißen? Nee, aber aus dem Fahrdienst. Aus dem Fahrdienst, das meinte ich jetzt damit. Mhm. Das könnte dir drohen? Ja. Mhm. Es gibt ja diese Hook, kennst du auch, ne? Homosexuelle und Kirche. Hast du da Kontakte zu anderen Betroffenen? Bis jetzt noch nicht, nee. Warum nicht? Ja, ich habe mich noch nicht groß drum bemüht. Mhm. Also ich bin noch nicht so lange dabei jetzt mit 27. Das klingt alles wirklich aber ein bisschen naiv, wie du damit umgehst, habe ich den Eindruck. Ja, ich bin, glaube ich, auch ziemlich naiv, hey. Ja, und dir vertraut man eine Gemeinde an? Och, das kann man aber auch ruhig. Also das klappt gut. Ja. Weil da brauchst du auch einen Hauch Naivität oder Glauben für, glaube ich. Sag das nicht so laut. Ja, lach nicht. Thematisierst du diese Problematik der, also es ist keine Problematik, aber für die Kirche ist es eine Problematik, der Homosexualität bei deinen Predigten? Ja. Aber das ist doch wahrscheinlich auch Spagat, ein rhetorischer Spagat, ne? Ja, natürlich. Thematisierst du es so, dass der feine Zuhörer schon erahnt, was du denkst? Nee, ich verstell mich dann, weil theologisch ist es irgendwo auch nicht haltbar. Und? Wenn ich gewissenhaft theologisch arbeite, dann stelle ich es auch so dar, dass es eben nicht haltbar ist. Was ist nicht haltbar? Homosexualität auszuleben. Mhm. In dem Sinne. Ach, du, dieser Auffassung bist du auch, dass es theologisch nicht haltbar ist? Ja. Auch was für ein Unsinn. Sage ich dir jetzt mal als Nicht-Theologe, sage ich dem Theologen. Ja, ist richtig. Wieso ist das nicht haltbar? Weil irgendwelche Hirnis damals, mit Verlaub, sage ich das mal, dieses so in die Bibel hineingeschrieben haben, irgendwelche Übersetzer oder weiß ich, irgendwelche Leute. Und euer Gott ist doch ein Gott der Liebenden. Es kann dem Gott doch, und dem Gott, ich bin sicher, ich glaube nicht an ihn, wenn er existiert, bin ich sicher, dass es ihm völlig wurscht ist, ob sich zwei Männer küssen, zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann. Ja, richtig. Du, ich glaube auch nicht, dass Gott irgendwann mal sagen wird, irgendwann, pass auf, du warst schwul, du kommst nicht in den Himmel oder so, ne? So hätten es die Kirchenobern vielleicht gerne, ne? Das kann schon sein. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagtest, ganz tief drin möchte ich eigentlich schon, dass das rauskommt. Und du würdest dann die beruflichen Konsequenzen auch in Kauf nehmen? Ja, das bleibt mir da nichts anderes übrig. Mhm. Nur dieses Hin und Her wie jetzt, das kann und will ich auch nicht mehr. Mhm. Also es bahnt sich ja gerade was an, hast du gesagt, ne? Mit einem neuen Lover, mit einem Freund. Mhm. Aber das müsste dann ja auch ganz geheim laufen. Den könntest du, wohnst du auch in einem, so klassisch in einem Pfarrhaus? Ja, richtig, ja. Ganz klassisch. Mit Haushälterin auch? Nee, irgendwo, die musst du auch selber bezahlen. Ah, ja. Geld habe ich nicht. Aber du kannst deinen Freund dann nicht in dem Pfarrhaus empfangen? Doch. Und er kann da auch übernachten? Das kann er auch. Sünde im Pfarrhaus. Ja, sündiges Biest. Sündiges Biest. Somit haben wir den Dreh zu gestern. Pass auf, Ingmar, ich möchte mal Folgendes vorschlagen. Hm? Lass uns doch mal ein bisschen in Kontakt bleiben die nächsten Wochen. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf die Reaktionen, die dieses Gespräch auslöst. In deinem Leben, in deinem Umfeld. Ja. Ne? Ich schlage mal vor, dass wir vielleicht in zwei Wochen nochmal miteinander telefonieren. Können wir machen. Wir rufen dich an. Alles klar. Wir melden uns bei dir. Ja, klasse. Also, ich bin dafür, raus damit, outet euch alle, die ihr schwul seid in der Kirche. Je mehr sich outen, desto größer wird eure Macht und desto eher knicken die Konservativen ein. Und ich glaube, mittlerweile sind auch, vielleicht kann man mittlerweile auch große Sympathien bei dem Publikum, bei den Gemeinden bekommen. Mhm. Ne? Ich habe heute beispielsweise im Zeitmagazin gelesen, dass es im Moment einen unglaublichen Fall bei der Bundeswehr gibt. Das ist ja auch so ein verkniffener Verein. Da war ich auch, ja. Da warst du auch. Ja. Es gibt einen Soldaten im Moment, der klagt beim Bundesverfassungsgericht. Du darfst schwul sein in der Bundeswehr, du hast aber keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ja. Und das ist einfach ein Unding. Sowas darf heute nicht mehr sein. Das darf nicht mehr vorkommen. Ja, ist diskriminierend. Absolut. Ja. Also, wir bleiben auf dem Laufenden und wir bleiben in Kontakt dabei. Pass auf dich auf, ne? Ja, das mache ich, du aber auch. Ja, alles klar. Tschüss, Ingmar. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. 17 Jahre alt und er heißt Manuel. Ja, genau. Na? Wunderschönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Erinnerst du dich noch an mich? Nee. Wir haben letzte Woche Montagnacht schon mal telefoniert wegen meiner Ex-Freundin. Es ging darum, dass ein Gerichtstermin gegen sie hatte. Wir fassen mal eben zusammen für die Leute, die nicht dabei waren. Ich hatte dich gefragt, ich hatte eben die Kontrolle verloren, es ging über die Anzeige schwere Körperverletzung, Zivilrecht und da habe ich eben mal die Kontrolle verloren, habe ihr außerdem so mehr oder weniger eine runtergehauen in einem blöden Moment und ich hatte alles geleugnet vor Gericht und Anwälte und stand dann so da, dass ich mir von Freunden ein Alibi besorgt hatte. Und dann natürlich dann so da stand, als wenn sie gelogen hätte und ich natürlich recht hatte. Genau, und es gab sogar zwei eidesstattliche Erklärungen von deinen Freunden von mir. Und du hast mir dann geraten, dass ich die Wahrheit sagen würde. Genau, wir haben genau einen Tag vor der Gerichtsverhandlung haben wir miteinander geredet. Genau. Da hast du dich ja auch quasi geoutet. Ja, ne? Und hast gesagt, was los war. Genau, ich fand das auch gut, dass du die Wahrheit gesagt hast. Und habe dir auch geraten, natürlich vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Ja, genau. So, was ist jetzt, wie ist es ausgegangen? Also erstmal hatte ich natürlich gegen die Anklage von ihr über meinen Anwalt immer wieder Einspruch einerlegt. Mhm. Und diese zwei eidesstattlichen Versicherungen haben mir das natürlich auch bestärkt. Mhm. Die habe ich dann vor Gericht zurücknehmen lassen, habe dann zugegeben, dass ich auf Druck meinerseits eben von den zwei diese eidesstattlichen Versicherungen bekommen habe, die aber nicht stimmen würden. Und die natürlich dann auch zurücknehmen wollte, damit ich den zwei keinen Ärger mache. Ja. Aber gesagt eben, wie es war, dass es so passiert ist, dass mir das unheimlich leid tut und dass mir eben vor lauter Liebe die Sicherungen durchgeknallt sind und mich bei ihr dann auch vor dem Richter entschuldigt. Und der hat es mir dann eben sehr hoch angerechnet, dass ich auch noch in so spätem Zeitpunkt und in meinem Bewusstsein, wie viel Ärger ich kriegen kann, eben das gesagt hatte, dass es so und so war. Und dann hatte ich mich dann nach 2 Stunden Verhandlungen mit meinem Anwalt und mit der Gegenseite darauf geeinigt, dass diese 4 Wochen Ordnungshaft nicht vollstreckt werden. Mhm. Aber sobald es zu einem weiteren Verstoß kommt, eben diese rückwirkend Verstoß eingesetzt werden können. Mann, wenn ich jetzt nochmal was mache. Das war grandios. Hm? Das ist doch grandios. Ja klar, das ist so ausgegangen. Totales Glück, aber... Ich bin stolz auf dich. Ne, ich hatte aber auch gemerkt, ich hatte tierisches Glück, weil ich hatte ihr gezeigt, dass sie noch liebe, obwohl es ein halbes Jahr mehr her ist. Und ich hatte eben von ihrer Seite auch gesehen, dass sie mich noch liebt. Nur, es ist zwar kein Kontakt mehr da, aber... Mhm. Also, ich finde es ganz toll, dass du dich da zu entschlossen hast, doch dann auszupacken, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ich habe sehr viel über deinen Fall nachgedacht und bin froh, dass wir heute nochmal reden können miteinander. Ja, er hatte mich mittwochs angerufen, aber ich musste spät arbeiten. Genau, da war immer besetzt. Nach Hause gekommen. Und wir haben auch noch eine ganze Menge, also nicht eine ganze Menge, vielleicht um die 10 Faxe bekommen, wo die Leute nachgefragt haben, was ist mit dem Anrufer, der kurz vor der Gerichtsverhandlung... Also, insofern sind die Leute natürlich jetzt auch mit den Informationen, glaube ich, ganz zufrieden und freuen sich. Kriegen denn die Leute wirklich keinen Ärger wegen Meineid oder so? Nee, das ist das Gute. Also ich hatte dann direkt zugegeben, dass es eben auf meinen Druck war, dass sie das für mich machen, weil ich eben Angst hatte vor einer Ordnungshaft. Ich hatte gerade neue Arbeit angefangen und so weiter. Mhm. Und mir war eben vor lauter Blödheit die Sicherung durchgeknallt. Ich hatte gesagt, das war absolut keine Entschuldigung. Mhm. Und er meinte dann, ja, wir drücken ein dickes Auge zu, aber es mag ja nie wieder vorkommen, sonst würde ich echt den doppelten Tritt in den Hintern kriegen. Ne? Vor der Gerichtsverhandlung hast du dich da mit deinem Anwalt nochmal besprochen? Ja, das hatte ich ihm da direkt gesagt, dass ich eben die komplette Strategie umwerfen wollte, weil für ihn war die Sache sicher, wir gehen da rein, sagen, sie haben keine Beweise, wir haben die 2 eidesstattlichen Versicherungen, sie können uns nichts. Hattest du ihm denn eigentlich vorher auch schon die richtige Wahrheit gesagt? Nee, das darf er ja dann nicht mit so vertreten. Wenn ich ihm einmal sage, wie es ist, muss er mich dementsprechend vertreten, er wusste auch nichts davon. Was hat er denn für einen Eindruck von dir? Dass du lügst oder dass es die Wahrheit ist? Nee, eben nicht. Eben nicht. Er meinte auch, er fände es gut, dass ich gesagt habe, aber es hätte er nicht erwartet, weil eben die 2 eidesstattlichen Versicherungen da waren und alles eben dafür deutete, weil sie hat ja nichts in der Hand gegeben. Also Malte, es ist nochmal gut gegangen, ne? Kann man sagen. Ja, verdammt gut. Und du reißt dich am Riemen jetzt? Ja, 100%. Und ich gratuliere dir wirklich dazu. Ich finde, ich habe Respekt vor dir und finde es gut. Danke. Und darf ich noch was Kleines loswerden? Ja, bitte. Wenn sie das hören sollte, die Gerti aus Köln-Lindenthal, möchte sie mich bitte mal anrufen. Okay. Hoffentlich rufst du euch. Tschüss, Manuel. Ja, danke, Domi. Schöne Nacht noch. Ja, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Frage in die Regie. Wir haben jetzt den Dirk am Telefon und der ist 31 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Dirk. Dirk, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Frau kennengelernt und die ist Zeugin Jehovas. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, die ist jetzt 6 Monate Zeugin und ist noch nicht getauft und so. Mhm. Und sie ist sich wohl, naja, ihrer Sache, was den Glauben betrifft, ziemlich sicher. Mhm. Aber ist, seitdem sie mich kennt, weiß ich nicht, in so einem Zwiespalt, sagt sie. Mhm. Und ich habe mich mit der Sache noch nie auseinandergesetzt. Mhm. Und da du ja jetzt schon ziemlich lange auf Sendung bist, habe ich die Hoffnung gehabt, dass du mir da vielleicht irgendwie ein paar Tipps geben könntest, wie ich es schaffe, sage ich mal, Leute, die Zeugen sind, da irgendwie wieder rauszueisen. Das ist natürlich sehr schwierig, das jetzt einfach so rein theoretisch zu sagen. Ja. Bei mir gingen oder gehen natürlich, wenn ich sowas höre, gleich alle Warnsignale an, weil ich nun alles andere als ein Freund der Zeugen Jehovas bin und weiß, welche üblen Dinge dort entstehen können und angerichtet werden mit Menschen. Und ich dich dann aber auch auf jeden Fall ermutigen möchte, alles dran zu setzen, diese Frau da wieder rauszuziehen. Jetzt geht es vielleicht noch. Ja. Vermutlich kannst du sie dir überhaupt auch abschminken, wenn sie erstmal voll und ganz dabei ist. Weil Liebesbeziehungen natürlich da auch nur wieder geduldet werden oder toleriert werden, Zeuge zu Zeuge. Ne? Ja, ich weiß, hat sie mir auch gesagt, hat sie mir klipp und klar gesagt. Und das Problem ist auch, ich habe eine Bekannte, die war auch Zeugin, von Geburt an, die ist vor 2,5 Jahren da ausgestiegen. Und die haben schon einiges erzählt, sage ich. Ich meine, dann bist du ja nur wirklich an der Quelle. Wenn die ausgestiegen ist, dann hat die ja die allerbesten Argumente, die du auch weitergeben kannst. Ja, nur die Sache ist die, sie kennt das jetzt von Kind auf und die andere, die ich jetzt kennengelernt habe, die ist jetzt gerade 6 Monate dabei und da habe ich manchmal so den Eindruck, der sagen soll nicht so alles. Ne? Kannst du denn die beiden nicht mal versuchen zusammenzubringen? Ja, da bin ich schon immer dabei, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die wollen irgendwie so gegenseitig nicht. Ja, aber die, die ausgestiegen ist, muss doch ein Interesse daran haben, dass, dass Wahrheit an den Tag kommt und das Licht ins in dieses diffuse Gequatsche gebracht wird. Das habe ich eigentlich auch geglaubt, aber irgendwie geht's ja da nicht so ran. Ich habe sie mal gefragt und dann will sie nicht so. Ne? Also eine gute Methode ist natürlich auch immer, besorgt ihr einfach mal ein paar Heftchen von denen. Das reicht schon aus. Ja. So ein paar Infoheftchen, wo die über alle möglichen Fragen der Moral sich auslassen und geh diese Sachen mal mit deiner Freundin durch. Das ist so ein hanebüchner Unsinn, wo du bei jedem Satz denkst, es kann nicht wahr sein, dass normal denkende Leute auf sowas abfahren. Ja. Und dann sollst du vielleicht auch mal rauskriegen, warum die überhaupt empfänglich ist für so eine Sekte. Warum? Ja, nun, ich meine, sie hat mir schon einiges von ihrem Leben erzählt und ich weiß, dass es schwer hatte. Und ich meine, ich habe am Montag schon mal angerufen und dann hang ich ja da in der Leitung und da habe ich ja Miriam mitbekommen, mit diesem Problem, was sie hatte. Und das Mädchen tat mir ja wirklich leid. Und da muss ich auch zu sagen, kann ich mir vorstellen, dass man solchen Leuten wie den Zeugen Jehovas natürlich die optimale Plattform bietet. Weil sie ist ja da irgendwo am Bahnhof gefunden worden und wiederbelebt worden und ist klar, die Leute wissen dann keinen Ausweg mehr und dann kommt dann so eine Gemeinschaft wie die Zeugen Jehovas. Ne? Ist denn deine Freundin in einer ähnlichen schwierigen Lebenssituation gewesen bisher? Ja, so wie sie sich ausgedrückt hat schon. Ja. Und ich habe ja auch gesagt, so, dass ich, was ich davon halte und so, aber... Also, da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, der Sprengkraft, jetzt auch den Rahmen unserer Sendung, da jetzt im Einzelnen darauf einzugehen. Okay. Es gibt überall Sektenbeauftragte. Ja. Vielleicht könntest du da mit dem einen oder anderen auch mal versuchen, Kontakt aufzunehmen und dir Infomaterial kommen zu lassen und red mit der Frau. Rede, diskutiere richtig mit ihr alles durch und versuche nochmal diesen Weg des Zusammenbringens. Das finde ich am allerbesten. Weil du, die vielleicht nimmt deine Freundin dich gar nicht so ernst, aber sie wird jemanden ernst nehmen, der Jahre oder Jahrzehnte bei den Zeugen Jehovas war und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, ich würde es hoffen. Also ich meine, wie gesagt, die ist in einem Zwiespalt, aber irgendwie, ich verstehe das nicht. Also wie kann man nur so besessen sein von dieser Idee? Vor allen Dingen, ich habe sie auch gefragt, wie sie denn dazu steht, wenn sie mal später Kinder hat oder so. Und Bluttransfusionen, da dürfen die ja irgendwie gar nicht. Ne? Zum Beispiel eine der vielen schrecklichen Dinge, die dort praktiziert werden. Ja. Oder Verbohrtheiten, die es gibt. Ja, eben. Möchtest du vielleicht von unserem Psychologen noch ein paar Adressen bezüglich Sektenbeauftragter haben? Ja, das wäre nett. Ne? Das wäre ganz gut. Der Peter Ossianowski ist heute Nacht hier. Er legt mal auf, er ruft dich gleich nochmal an. Ja, ich habe mal eine Frage. Kannst du uns mal Autogramme schicken? Also ich bräuchte 2 von dir und 2 von Hella von Sinn. Ne? Ja, können wir machen. Wenn du gleich angerufen wirst, gib deine Adresse noch durch. Alles klar. Ja? Jo. Okay, Dirk, mach's gut. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.29 Uhr und 59 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 5 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow. Domian, ihr könnt heute Nacht ganz einfach hier bei mir anrufen. wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und unsere kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Elke begrüße ich ganz herzlich. Elke ist 50 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Elke. Domian, es geht darum, ich bin ziemlich am Ende und ich habe auch gar keine Lust mehr, irgendwie weiterzuleben. Das ist noch mit jedem Tag schlimmer. Mein Mann ist am 15.03. zur Arbeit gegangen und nicht mehr erschienen. Und ich bin, stehe auch mittellos da, bin zum Sozialamt gegangen und da habe ich erfahren, durch das Sozialamt, dass er sich in Mülheim an der Ruhr aufhält und als Obdachloser holt er sich da beim Sozialamt Geld ab. Jetzt habe ich mir die Telefonnummer gestern geben lassen, habe da angerufen, da ist er aber auch nicht mehr. Also hast du bei dem Sozialamt angerufen? Ich war da gewesen beim Sozialamt und die sind angerufen worden, ob das berechtigt ist, dass er sozial Geld kriegt. Mhm. Und er ist jetzt auch nicht mehr da und holt sich da kein Geld mehr ab? Er ist jetzt in Mülheim an der Ruhr auch nicht mehr. Mhm. Das gleiche Spielchen hat er vor Weihnachten mit mir auch abgezogen. Da war er auch in Mülheim an der Ruhr, auch obdachlos gemeldet, hat sich aber zwischendurch gemeldet und ist auch wiedergekommen. Du hast gerade gesagt, am 15.03. ist er zur Arbeit gegangen und nicht mehr nach Hause hat gekommen. Hat so gemacht, also, ja, und ist nicht mehr gekommen, hat sich bis jetzt auch telefonisch nicht gemeldet. Was hat er denn gearbeitet? Der hat gearbeitet, ja, aber auf der Arbeitsstelle hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Mhm. Und da ist jetzt natürlich die Kündigung, ist ja klar. Mhm. Ne? Was hat er gearbeitet? Der war bei so einer Fleischerei Wilms. Als Hilfskraft, als Arbeiter? Ja. Ja. Ja. Und das Spielchen hat er vor Weihnachten auch schon mal gemacht? Das Spielchen hat er mit mir vor Weihnachten auch schon mal gemacht. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 47. 47. Was ist denn mit ihm los? Ich weiß nicht, er ist Alkoholiker. Mhm. Und ich habe seit 14 Jahren, ich bin durch die Hölle gegangen seit 14 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mit mir also so alles schon gemacht. Was Schlimmeres gibt es im Leben nicht mehr. Mit dir hat er Sachen gemacht? Ja. Was hat er denn mit dir? Gegangen, ausgezogen, bei einer anderen hingezogen. Ich habe ihn immer wieder aufgenommen, immer wieder ist er zurückgekommen. Mhm. Aber so lange war er noch nie weg. Und dann vor allen Dingen zwischendurch hat er sich immer gemeldet, telefonisch. Wenn du das so erzählst, klingt mir das, als hättest du alles andere als eine gute Ehe geführt. Ne? Du hast gesagt, du bist durch die Hölle gegangen. Ja, lass mich fragen. Was hat dich denn all die Zeit oder auch heute noch, was hält dich denn an diesem Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wenn er jetzt vor der Tür steht, ich meine, alle packen mir am Kopf und sagen, ich wäre bekloppt. Mhm. Was hast du von diesem Mann? Du hast nur Ärger und Sorgen und Leid von diesem Mann. Ja, stimmt. Ne? Glücklich war ich mit dem Mann noch nie. Hast du auch einen Beruf? Ich bin arbeitslos. Also ich habe die ganze Zeit jetzt nicht gearbeitet. Mhm. Ne? Hast du auch finanzielle Schwierigkeiten im Moment? Ich habe sehr finanzielle Schwierigkeiten. Mhm. Ich bin aus Köln. Mhm. Sind wir hier nach Ruprechteroth gezogen, in Tusculum, also das ist normalerweise, wo sich die Füchse gute Nacht sagen. Und mein Verstand hat gesagt, tu es nicht, wenn mal was ist, dann hängst du da ganz alleine. Warum seid ihr denn da hingezogen? Weil er das Stadt in der Stadt und so, da waren zu viele Kneipen und alles und das hat ihn alles so gereizt. Und hier muss er erstmal mit dem Bus fahren und so, bis er in der Kneipe kommt. Naja, du siehst, das ist auch nicht die Lösung, ein bisschen außerhalb zu leben. Nein. Es ist ja alles jetzt wieder passiert, ne? Ja, ich habe mich an einem Strohhalm geklammert. Elke, hast du denn eine Chance, noch mal eine Arbeit zu finden? Ja, sicher. Ja? Was hast du gelernt oder was hast du gearbeitet vorher? Gelernt habe ich überhaupt nicht. Mhm. Gar nichts. Und als was hast du früher gearbeitet? Ich war früher Friseuse, musste das aber abbrechen, weil ich Ekzemen an den Händen gekriegt habe. Mhm. Und dann nachher war ich, wie gesagt, in der Fabrik. In der Fabrik, mhm. Also jetzt ist erstmal das Problem mit dem Mann. Und ich finde, ohne jetzt noch weitere Einzelheiten von dir zu erfahren, dass du von diesem Mann weg musst. Du kannst diesem Mann eh nicht helfen. Und so, indem du ihn einfach immer wieder aufnimmst, hilfst du ihm sowieso nicht. Ich glaube, der muss noch knallharter mit der Realität konfrontiert werden, obwohl er das jetzt im Moment schon ist. Ich glaube, dass du es nicht mehr schaffst. Und du ruinierst, sein Leben ist schon ruiniert Und du bist aber erst 50 Jahre alt. Ja. Erst 50 Jahre alt. Und du sollst, und du hast auch noch eine Chance, dass du nochmal Fuß fasst. Wenn du aber immer wieder diesen Mann hinterher dackelst, sage ich jetzt mal so, und hinterher dackeln heißt ja auch, ihm immer wieder die Tür aufzumachen, ja, passieren immer wieder dieselben Sachen. Und ihr kommt nicht auf einen grünen Zweig. Ich bin jetzt schon viermal zusammengebrochen, mhm, und so, und begib mich auch jetzt nächste Woche in der Behandlung beim Neurologen. Mhm. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also, ich finde, wichtig wäre, dass du von diesem Mann ablässt. Lass ihn jetzt in Ruhe. Lass ihn auch in sein Unglück laufen. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Du kannst es nicht retten. Und du brauchst einen Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ob der Neurologe nur gerade der richtige Mensch ist, aber du brauchst einen Menschen, der dich ein bisschen stabilisiert. Habe ich aber keinen. Ja, deswegen wäre es wichtig, ich weiß nicht, ob der Neurologe der richtige Mann ist. Du müsstest eigentlich einen Psychologen haben, mhm, mit dem du so einmal in der Woche, zweimal in der Woche mal einfach nur reden könntest, der dir ein bisschen hilft. Und dann musst du wieder aus diesem Kaff da weg. Du, ja, musst versuchen, wenn es auch so schwierig ist, jetzt Schrittchen für Schrittchen dir versuchen, ein eigenes Leben aufzubauen. Liebe Elke, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal redest. Ja. Mit dem Peter. Der soll dir nochmal ein paar Tipps geben, wie du jetzt diese ganzen Schritte, da kommt ja eine ganze Menge auf dich zu, einleitet. Und vor allen Dingen, wie du an einen guten Therapeuten kommst, einen guten Gesprächspartner. Du bist doch noch nicht so, du darfst doch dein eigenes Leben nicht so wegschmeißen, Elke. Du hast ja so viel Mist mitgemacht all die Jahre. Jetzt ist die Zeit gekommen, Strich drunter und nach vorne gucken. Du hast auch noch ein Recht auf ein schönes Leben. Möchte ich ja auch. Na siehste. Aber ich sitze hier jede Nacht, ich gucke mir jede Nacht deine Sendung an. Mhm. Ich sitze hier jede Nacht und kann nicht schlafen. Und mhm, ich war beim Arzt gewesen, ich habe Tabletten verschrieben gekriegt. Die ersten zwei Nächte konnte ich dann zwei, drei Stunden schlafen. Mhm. Und jetzt geht das schon wieder los, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Ey, die Tabletten lösen dein Leben nicht. Deine, nee, Probleme. Aber das ist schlimm, wenn man nachts nicht schlafen kann. Weiß ich, ist mir völlig klar. Aber das Problem, die Sache muss von einer ganz anderen Seite angegangen werden. Du musst grundsätzlich was in deinem Leben verändern. Und wenn du keine Hilfe hast, müssen wir sehen, dass du Hilfestellung bekommst. Ich weiß, ich brauche auch Hilfe, weil, mhm, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann wirklich nicht mehr. Ja. Ich habe alles gegeben und ich habe immer wieder versucht. Eben. Und es gibt Achtung getan, aber ich kann nicht mehr. Ecke, und es gibt Gott sei Dank genügend Organisationen und Anlaufstellen, die Frauen wie dir, vielleicht auch das Frauenhaus, die dir helfen können. Deswegen, redest du bitte jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Ja. Und dann bitte ich dich wirklich von ganzem Herzen, das jetzt ein bisschen selbst auch in die Hand zu nehmen und dich nicht jetzt gehen zu lassen. Wenn du jetzt nämlich gar nichts mehr machst, gehst du unter. Und lass von diesem Mann ab. Lass von dem Mann ab. Mit diesem Mann wirst du kein gutes Leben mehr erfahren. Und nee, kein Glück. Weiß ich. Ja. Das habe ich auch nie. Mhm. Das fing ja vor der Ehe schon alles an. Und da haben meine Eltern noch gelebt. Die sind jetzt beide tot. Mhm. Die haben auch gefragt, ob ich bekloppt wäre. Mhm. Und ich habe ihn trotzdem geheiratet. Ich weiß auch nicht, warum, weswegen. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich habe... Ecke, 14 Jahre bekloppt sein reicht. Jetzt ist es gut. Jetzt wird ein neuer Anfang versucht und gewagt. Und das wirst du auch schaffen, ich bin es ganz sicher. Guck mal, du hast die Kraft gehabt, 14 Jahre so einen Horror durchzustehen, durchzuhalten. Dann hast du jetzt auch die Kraft, dir peu à peu ein neues Leben aufzubauen. Die Kraft hast du auch noch. Hm? Ja. Also, leg mal bitte auf und ich weiß nicht, ob der Peter frei ist im Moment, aber er wird dich auf jeden Fall in den nächsten 10, 15 Minuten zurückrufen. Gut, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke, tschüss. Liebe Elke, tschüss. Undine, 23 Jahre alt. Hallo. Ja, eine frische junge Frau mit einem schönen, ungewöhnlichen Namen. Ja. Undine. Woher kommt der Name? Der kommt aus dem Lateinischen, heißt zu Deutsch Welle oder Woge. Also die mache ich auch manchmal. Aloha. Ja, weshalb ich also anrufe, Jürgen. Erstmal liegt hier vor mir dein Buch Jenseits der Scham und ich habe das ja verschlungen. Ja. Das muss ich erstmal sagen, es ist ein total schönes Buch. Weshalb ich anrufe, ich habe gestern deine Show verfolgt, weil ich in letzter Zeit also einfach nicht früh ins Bett gehen kann. Und erstmal war es ja eine richtig schöne Show. Also ich habe in meinem Bett gelegen und habe also nicht richtig Appetit auf mehr bekommen. Und bin leider kein sündiges Biest. Obwohl du eine Welle bist. Ja, ja. In anderen Bereichen wahrscheinlich. Und da hat doch dieser nette Herr angerufen und eigentlich das Negativ-Gegenbeispiel gebracht und so erzählt, dass er diese 4 Wochen mit dieser Frau zusammen war, es genau. Es gestern nur ein Mann in der Sendung, der die Schnauze voll hatte von sündigen Biestern. Ja, ne? Ja, also genau. Fand ich eigentlich doch, obwohl er doch zugegeben hat, dass er eigentlich richtig scharf da drauf war. Am Anfang, ne? Hinterher also war es dann doch zu viel, ja genau. Genau, und da fiel dann irgendwann das Wort Prostata-Orgasmus und darauf bist du bedingt eingegangen, indem du irgendwas von schwulen Männern erzählt hast. Ja. Und ich habe dann also heute spontan eine Welle gestartet und habe also mehrere meiner Freunde angerufen, die sowohl bisexuell waren als auch heterosexuell. Ja. Jungs, sagt mal. Dann habe ich auch nachher noch meinen Vater angerufen, der also Gynäkologe ist und bedingt damit zu tun hat, Vater, jetzt sag doch mal. Aber es konnte mir keiner helfen. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das konnte mir keiner sagen. Auch die bisexuellen Männer, mit denen du geredet hast, die haben dir nicht erklären können, was ein Prostata-Orgasmus ist. Also dieser eine, den ich da angerufen habe, der jetzt hoffentlich auf zuguckt und sich gerade fürchterlich schlapp lacht, der hat mir eine Idee gegeben. Aber letztlich waren wir uns da auch nicht wirklich so wahnsinnig einig. Ich habe gesagt, ich rufe heute nach den Jürgen Domian an. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Jetzt muss ich euch, soll mir das sagen. Jetzt muss ich euch wieder aufklären hier. Ja, also, ne? Dr. Sommer kann ja gerade nicht. Und Dr. Sommer, also muss Herr Domian ran. Herr Domian was, muss was hat denn dieser eine Freund angedeutet? Vielleicht können wir da anschließen und das war da weiter aufbauen. Also, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, dann haben wir also schon mal von vornherein geklärt, dass der Mann, der in den Anus eindringt, nicht derjenige ist, der den Prostata-Orgasmus kriegt, sondern derjenige, der... Der Passive. Der Passive, genau. Der quasi gefickt wird. Ja. Ja, klar. Entschuldigung, ich war gerade hier in der USA und da wurde ja auch nur ständig ausgefickt. Also derjenige welcher halt. Und ich habe halt anatomisch auch nicht so viel drauf, als dass ich sagen könnte, wo jetzt genau die Prostata sitzt und in welcher Form die jetzt gerade stimuliert wird, dass man dann halt den Orgasmus bekommt. Also jetzt muss ich das mal so erklären, dass es nicht so pornografisch ist, sondern ganz medizinisch, ne? Ja. Also wie du es gerade schon gesagt hast, den Prostata-Orgasmus bekommt der passive Teil, der Mann, der sich beschlafen lässt, ne? So sagen wir das mal. Also und ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, die Prostata ist vielleicht für den Mann das, was der Kitzler für die Frau ist. Ah ja, okay. Mhm. Und es hat einen ausgesprochen hohen Reiz, wenn man einen Gegenstand oder ein männliches Glied in dem Po hat. Mhm. Und das hat eine orgasmusähnliche Wirkung. Ah ja. Und das wissen die meisten heterosexuellen Männer natürlich überhaupt nicht, weil die ganze hintere Region tabuisieren. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch viele heterosexuelle Männer, die das zu schätzen wissen. Hat er ja auch gestern und gesagt, lassen dass das gut fand. Sich das irgendwie dann von ihren Partnerinnen auch machen. Entweder mit Dildos oder mit dem Finger oder wie auch immer. Kommt man denn da so weit? Ja, da muss man sich schon mehr, ein bisschen anstrengen. aber mit einem Dildo geht es natürlich wunderbar. Ne? Ja. Das ist ganz schlicht und simpel. Das wusste dein Vater, der Arzt, ist auch nicht. Ja, also er hat so ein bisschen... Aber er ist ja Gynäkologe, insofern ist er entschuldigt. Hat er mit der Prostata auch nur eigentlich selber was zu tun und nicht so sehr mit in seinem Beruf. Ja. Aber es war halt schon interessant, so rumzufragen und zu sagen, Jungs, jetzt sag doch mal, ne? Und ich bin ja dann doch ein recht freizügiger Mensch und möchte das dann da doch in aller Art und Weise dann doch wissen. Ja, und die Prostata sitzt, soweit ich das jetzt auch medizinisch so erklären kann, am Ende des Enddarms, am Anfang des Enddarms. Ach so. Ja. Was wir alles lernen hier, ne? Ja, ist das nicht toll? Ja. Eine richtig bildungsreiche Sendung, ne? Und das zu so später Stunde. Und die zu stimulieren, ist eine ganz tolle Sache für alle Männer. Ja. Ich hoffe, dass du jetzt auch daraus gelernt hast und dich mit deinem nächsten Freund diesbezüglich auch ein bisschen beschäftigst. Ich ärgere mich ja jetzt schon, dass ich keine Prostata habe, ne? Was? Ich ärgere mich ja jetzt schon, dass ich keine Prostata habe. Du hast ja andere schöne Sachen. Ja. Ne? Aber die Frauen sind natürlich auch sehr gehemmt diesbezüglich bei ihren Männern da aktiv zu werden, weil man das nicht so kennt, ne? Das entspricht nicht so dem traditionellen Sex. Also das ist bei mir jetzt nicht so das dicke Problem. Ich denke schon, dass ich da experimentierfreudig bin. Auf der anderen Seite ist es nur ganz einfach so, ich kann mich da immer nur an den Film, wie heißt er denn nochmal, mit Til Schweiger erinnern. Der bewegte Mann. Ja. Wo da die Männergruppe zusammensetzt und der Schwule dann erzählt, also Leute, steckt euch doch mal einen Finger in den Po und dann fängt auch dieser Sotra an, was soll denn meine Freundin dazu sagen, ich komm rein, ich liege auf der Matte im Badezimmer auf dem Finger in den Po. Und ich glaube, das ist das Problem vieler heterosexueller Männer, die einfach sagen, obwohl das ja durchaus stimulierend sein kann, denke ich mal. Ja. Also wir lernen daraus, wir müssen alle noch viel freier werden. Ja, auf jeden Fall. Also, da möchte ich noch ganz kurz was erzählen. Und zwar war ich letztes Jahr in Amerika, in Michigan, in Ann Arbor. Mhm. Und da gibt es einen netten Brauch. Und zwar, wer an der University of Michigan graduiert, der macht bei dem Naked Run mit. Das heißt also, dass dann die Leute halt, bevor die ihre Endprüfungen haben, rennen die alle 2 oder 3 Meilen Downtown in Arbor. Und das ist also dann wirklich so ein Rudellauf, und da sind dann alle Leute nackt, haben also nur Turnschuhe an und rennen dann da richtig. Und es macht einfach so viel Spaß. Also die Amis sind ja eigentlich super prüde, und in Arbor ist eigentlich so einer der wenig kleinen liberalen Flecke, wenn man von der Westküste absieht. Und es ist einfach unheimlich herzerfrischend. Ich meine, dass Undine auch eine Spannerin ist. Ah, nein, so würde ich das nicht sagen. Ich war einfach, glaube ich, nur zu schissig, dass ich da nicht mitgelaufen bin. Vielleicht können wir das irgendwie an der Uni Köln einführen. Ja, bitte. Schließlich 63.000 nackte Menschen rennen. Wunderbar. Gucke ich auch zu. Ja. Ja, ganz klare Sache. So, die eine Sache haben wir geklärt. Noch weitere Fragen? Nein. Im Moment nicht. Fragen eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich noch zu der Kai-Sache was sagen wollte. Und zwar zu dieser 75-Jährigen. Irgendwie habe ich so im Moment ein bisschen das Gefühl, dass sich unheimlich viele Jungs darüber aufregen. Oder so kam es zumindest rüber, dass alle Leute sagen, es ist ja eklig mit einer älteren Frau. Ich überlege dann im umgekehrten Fall immer, was machen denn Frauen, die mit älteren Männern zu tun haben? Die finden das doch auch schön. Also ich denke, da könnte auch mehr Toleranz auf männlicher Seite. Noch ein Statement war das von unserer Undine. Undine von unserer Welle. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Noch und schönen Abend. Bis irgendwann mal. Ja, tschüss. Markus, 22 Jahre alt. Ja, hallo, Jürgen. Markus. Ja, erstmal zu meiner Vorrednerin. Es macht wirklich Spaß, wenn die Freundin einen anal stimuliert. Ja, das hast du also schon erfahren. Ja, das habe ich schon erfahren. Ja. Und wie schön für dich. Doch, ja. Da hast du auch keine Berührungsängste? Nein. Das haben wir gegenseitig ausgegrenzt. Irgendwie, das kam so während des Liebesspiels. Und das war doch sehr schön. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Ja. Das war aber nicht dein Thema. Nein. Nein. Sondern? Mein Thema ist also, ich bin seit einiger Zeit verlobt, und meine Verlobte und ich, wir kamen über heftige Probleme dazu, dass wir doch irgendwie sexuell auch noch andere Menschen attraktiv finden. Mhm. Sowohl sie Männer als ich auch Frauen eben. Mhm. Und mein Problem ist jetzt folgendes. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir wollen es unbedingt irgendwie mal zu dritt ausprobieren. Mhm. Haben auch schon einen sehr guten Freund von mir angesprochen. Also mit einem dritten, also mit einem zweiten Mann dann. Du, ja. Ein Mann und sie. Ja. Mhm. Erstmal so. Und ist auch schon mal mit einem anderen Kumpel von mir spontan zu etwas heftigeren Sachen gekommen. Allerdings mein Problem ist jetzt, dass meine Freundin sehr dagegen ist, dass wir das mal mit einer anderen Frau ausprobieren. Und nun ja. Ach, die Liebe. Sie will das genießen, dass sie von zwei Männern verwöhnt wird. Aber sie gönnt es dir nicht, dass du von zwei Frauen verwöhnt wirst. Ja. Das heißt das ja jetzt, ne? Ja, so ungefähr. Also ihre große Angst dabei ist, dass ich eben sexuell diese andere Frau dann sehr viel attraktiver finde als sie. Wobei da ist natürlich eine klare Schieflage. Wenn ihr euch schon auf solche Spielchen einlasst, dann muss das auch gleichberechtigt sein. Das denke ich. Da musst du auch dann auf dein Recht pochen, ne? Ja, gut. Also ich habe meine Freundin... Also bisher ist das ja noch alles relative Theorie, ne? So richtig abgegangen ist ja noch keinem mal was. Außer dieser einen, wo du sagst, so ein bisschen ist da was gelaufen. Ja, also... Was ist denn ein bisschen, was heißt ein bisschen gelaufen? Wir hatten hier bei mir eine Party und ich saß daneben, als ein sehr guter Kumpel von mir dann oralen Verkehr mit meiner Freundin hatte. Also er hat meine Freundin geleckt und ich saß daneben. Und bevor es dazu kommen konnte, dass ich eingreifen konnte, beziehungsweise mitmachen konnte, haben die beiden das dann erstmal abgebrochen, weil sie nicht wussten, wie ich dazu stehe. Mhm. Und dann... Ja, ist ja schon eine deutliche Geschichte, ne? Also ist ja nicht eine Kleinigkeit gewesen. Ja, und also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also du warst nicht eifersüchtig? Nein, in dem Punkt auf keinen Fall. Mhm. Dich stimuliert das, wenn du das siehst, wie ein anderer Mann sich mit deiner Freundin beschäftigt? Ja, unter gewissen Voraussetzungen schon. Also ich, wie gesagt, ist ein sehr guter Kumpel von mir. Und Wenn es denn mal zu einer Dreiergeschichte kommt mit einem Mann, dir und deiner Freundin, wie denkst du dir das dann? Soll das, hast du auch so einen bisexuellen Touch, dass du auch ganz gerne mit dem Mann ein bisschen was machst dann, oder wie soll das abgehen? Das ist auch noch so eine Sache. Also ich weiß noch nicht, ob ich diesen bisexuellen Touch habe. Das ist ja immer die Frage. Wenn es nicht dazu kommt, weiß ich es zumindest nicht. Mhm. Und ich kann mir das eigentlich schon vorstellen, gerade wie ich auch schon am Anfang sagte, das stimulieren meine Freundinnen, wenn die das macht bei mir, dann ist das schon recht schön. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das mit einem Mann wäre. Ja gut, das muss, probier's halt aus. Wenn es sich ergibt, mach es halt, lass dich drauf ein und dann sehen wir weiter. Aber die andere Sache ist, dann fordere aber auch ein, dass auch mal eine Frau dabei ist. Ja gut, ich möchte bloß dann eben auch meiner Freundin natürlich auf keinen Fall wehtun. Mhm. Und das ist eben so eine Dann fang doch erstmal mit den Männern an und dann sehen wir weiter. Ja, ja, also das mit den Männern ist sowieso die Sache. Also wie gesagt, wir sind über heftige Probleme dazu gekommen, dass wir überhaupt daran gedacht haben. Und das war eben dadurch, dass sie mich dreimal betrogen hat. Ja, ja. Ich meine, ich finde das ja alles noch in Ordnung, wenn ihr das so offen beredet und wenn ihr es dann auch zusammen macht. Und vor allen Dingen, wenn ihr so früh jetzt da auch die Karten auf den Tisch legt. Ihr seid jetzt verlobt. Ihr müsst ja nur auch noch nicht heiraten mit 22. Nein. Das kann ja eine Weile dauern. Lebt euch mal einfach so schön aus. Und wenn ihr das offen und ehrlich miteinander betreibt, ist doch gut. Fangen wir erst mit, fangt, wenn ihr das beide wollt, mit einem zweiten Mann an. Macht es zu dritt mit einem zweiten Mann. Und mal sehen, wie es dann weitergeht. Und dann auf mein Recht pochen. Und dann irgendwann auf den Recht pochen. Aber macht erstmal den ersten Schritt und dann sehen wir weiter. Jo. Viel Spaß mit dem Mann. Okay, ich wollte noch sagen, dass du ein toller Mensch bist. Ach, Markus, das ist ja nett von dir. Das freut mich, dass du es sagst. Und kann ich auch ein Autogramm von dir kriegen? Ja, dann kannst du. Müssen wir dich gleich nochmal anrufen wegen der Adresse. Oh, das wäre sehr geil. Vielen Dank. Tschüss, Markus. Schönen Abend. Tschüss. Noch. Danke, tschüss. Ich sage euch jetzt nochmal unsere Adresse. Für Briefe und für Autogrammwünsche schreibt bitte ganz einfach an den WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Eine ganz einfache Adresse, WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Robert ist dran. Und Robert ist 32 Jahre alt. Ja, hallo, hier ist Robert. Ja. Mir zittern schon ein bisschen die Hände, weil ich habe schon eine ganze Menge Kaffee getrunken. Ach. Ja, es geht um Folgendes. Also ich leide seit 15 Jahren unter dieser Krankheit, Trichonomie, nennt sie auch Trich. Hm. Was ist das? Das ist, unter Deutsch gesagt, ist das zwangshaftes Haare ausreißen. Mhm. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt endlich mal auf Sendung bin, mhm. weil ich habe das schon seit einem Dreivierteljahr versucht halt. Und Robert, seit 15 Jahren leidest du unter dieser Krankheit. Ja, richtig. Zwanghaftes Haare ausreißen. Ja, hast du überhaupt eine Haare auf dem Kopf? Ja, ich habe eine Haare auf dem Kopf, aber halt ist es ja oben recht wenig. Reißt du dir nur die Haare vom Kopf aus oder auch unter den Armen, Schamhaare? Nein. Nur Kopfhaare? Ja, richtig. Mhm. Und ich war auch in therapeutischen Behandlungen halt. Die musste ich allerdings zwangshaft abbrechen, weil mir die Kasse kein Geld hin weiterhin gab. Habe auch eine Selbsthilfegruppe gegründet hier in Bremen. Ja. Und die lief auch eigentlich erst ganz gut. Dann ist sie eingeschlafen, weil auch kein Interesse mehr halt daran war. Es gibt auch eine Organisation in Bad Homburg. Mhm. Dahin habe ich geschrieben, dahin hat sich eigentlich nicht sehr viel getan. Es gab auch einen Kongress in Hamburg, wo ich mich dann telefonisch gewandt habe. Ich wollte eigentlich auch mit diesen Leuten mal telefonisch sprechen, weil ich leide wirklich sehr darunter halt, weil das ist nicht sehr schön. Bevor du jetzt diese Sache weitererzählst, diesen schwierigen Weg, da irgendwie in Kontakt zu kommen mit Gleichgesinnten, beschreibe mir dann auch bitte mal, wie sehr diese Krankheit dich peinigt. Also, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ja, also wie viel Haare reißt du dir denn aus? Ganze Büschel oder nur so? Nee, das sind ganze Büschel. Das tut doch tierisch weh. Ja, natürlich tut das weh, aber ich meine... Kriegt man überhaupt einen ganzen Büschel rausgerissen? Ich kann den, weil ich die Haare kurz... kriegt man überhaupt rausgerissen? Ja, kriegt man. Blutet das nicht? Ja, zum Teil ja. Das blutet sogar. Ja. Warum lässt du dir die Haare nicht so wie ich oder noch kürzer schneiden, dass du gar nicht in Versuchung gerätst? Ja, ich meine, ich mache das ja mal, ich gehe ja mal regelmäßig zum Friseur, aber es fällt trotzdem halt auf auch, und es sprechen mich halt auch Bekannte halt und auch Arbeitskollegen. Ich arbeite halt auch mit sehr vielen Menschen, muss ich sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welcher Firma und was ich zurzeit tue, aber ich arbeite halt wirklich mit sehr vielen Menschen, das sind Tausende mit Menschen. Und es ist manchmal schon etwas peinlich. Ja, aber du könntest doch, um die ganze Sache überhaupt nicht in Versuchung zu geraten, dir wirklich fast eine Glatze schneiden lassen. Ja, das habe ich auch schon gedacht, aber da fehlt mir auch wieder der Mut irgendwie halt dazu halt, ne? Weil irgendwie möchte ich auch gerne wieder auch richtig volle Haare haben, wie ich es eins mal hatte. Ja gut, da würde ich aber lieber die Glatze in Kauf nehmen und das nicht mehr machen müssen, als denn... Nein, aber ich möchte halt, mein Weg ist halt, ja, ich möchte halt wieder halt richtig volle Haare haben, wie ich die vor 15 Jahren halt habe. Das geht natürlich nur, indem du ergründest, warum du das hast. Wann reißt du dir denn die Haare raus? Ja, meistens ist das halt so, bei mir zumindest. Meine Problematik halt ist es halt, wenn ich unter sehr großem Stress bin, das heißt unter Zeitdruck, unter Arbeitsdruck, Ja, dann, ja, wie gesagt, immer nur alleine, wenn ich wirklich alleine bin. Ich habe eine kleine Tochter halt. Und ich lebe jetzt in einer neuen Beziehung seit 6 Jahren, sehr glückliche Beziehung. Wie kommt denn das, wie oft kommt das denn vor, dass du dir die Haare ausreißt? Kommt drauf an. Also eben habe ich deine Sendung ja gesehen und ich habe schon auf Uhr geguckt. Oh, ich sag, Mensch, das wird jetzt wieder knapp. Da war ich natürlich wieder im Stress, weil ich ja wirklich schon so lange versucht habe, bei dir anzurufen und ich kam ja nie durch. Das heißt, du hast dir jetzt gerade vor der Sendung auch wieder was rausgerissen. Ja, richtig. Ich habe gedacht, mein Gott, du musst mindestens noch 10 Minuten haben, um das wirklich auch mal... Mhm. Also in Amerika gibt es auch wirklich 5 bis 8 Millionen, das habe ich deinen Kollegen schon gesagt halt. In Deutschland gibt es zwar auch, aber man weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Hast du denn für dich irgendeine eine Ahnung, welche psychologische Verstrickung dahinter steckt, warum du das tust? Ja, ich denke mal, das liegt wahrscheinlich am... Also wir waren also beim letzten psychologischen Gespräch, was ich halt noch gehabt habe, waren wir so weit, dass wir bis zu meiner Kindheit waren und... Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber was ist da passiert? Ist da irgendwie... Ja, es sind da einige Sachen passiert, man weiß, wir waren ja gerade fast am Ende und dann musste ich leider halt die Therapie halt abbrechen. Ne? Verstehe ich jetzt deinen Anruf richtig, dass du jetzt über die Sendung darauf aufmerksam machen möchtest oder auch Gleichgesinnte suchen willst? Ja, richtig, genau. Genau, weil ich möchte gerne halt auch auf diesem Wege halt Leute ansprechen und das wäre auch ganz schön, wenn ich vielleicht mal wüsste, welche Wege die angegangen sind, weil ich habe auch Psychopharmaka zum Teil genommen und wurde auch stillgelegt, auf Deutsch gesagt. Das heißt, also wenn uns Leute zuhören, ich bin fast sicher, dass uns welche zuhören und zuschauen, die von der gleichen Krankheit gepeinigt werden, wäre es sehr schön, wenn die sich in den nächsten Tagen mal melden würden bei uns, um hier auf dem Sender vielleicht auch zu erzählen, wie sie damit umgehen oder welche Wege sie beschritten haben. Ja, richtig. Vielleicht auch Leute, die Krankheit besiegt haben. Ja, ne? Richtig. Und das ist halt auch mein Ziel, die Krankheit zu besiegen hat. Ne? Mit Psychopharmaka und Beruhigungsmitteln und so. Du sagst gerade, dass du in der Öffentlichkeit sehr stehst, dass du einen Beruf hast mit sehr vielen Menschen. Ja. Ist das nicht sehr, sehr peinlich, wenn du mit so einem teilgerupften Haaren da rumstehst? Zum Teil ja. Ja. Zum Teil schon ja. Vor allem, ich arbeite wirklich mit, das sind nicht nur ein paar hundert, das sind manchmal Tausende. Wie versuchst du das zu kaschieren? Mit dem Käppi vielleicht? Oder? Nein, gar nicht. Also wir tragen keine Käppis halt in dem Beruf, den ich ausübe, halt, weil ja, ich trage halt meine Haare so, wie sie sind. Ja. Na, ich versuche das natürlich immer ein bisschen zu kämmen und zu zöhnen und so. Teilweise gelingt mir das auch, aber man sieht es trotzdem. 16 Jahre, ne, hast du gesagt? Das sind 32. Nein, das geht seit 16 Jahren. Ja, dann, richtig, das ist korrekt. Gab es ein besonderes Ereignis, als das angefangen hat? Ja, es gab das Ereignis. Also ich bin von zu Hause, bin sozusagen von zu Hause weggelaufen halt. Hab dann meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich diesen eigenen Weg gegangen bin. Aber davor waren halt einige Sachen halt passiert. Ich nehme das mal wahrscheinlich an und das waren irgendwie auslösende Punkte halt. Ne? Robert, du hörst unsere Musik. Das ist das Signal. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Ja, ich höre. Aber ich glaube, das war jetzt klar. Also wir wollen mit Leuten reden, die... sagst du den Fachbegriff nochmal? Das nennt sich Trichotomie oder man nennt das auch Trich. Okay, also die Leute, die das haben, haben das ja schon kapiert. Oder zwanghaftes Haare ausreißen. Genau. Das ist der richtige deutsche Begriff und da versteht auch jeder was. Genau, mit solchen Leuten würden wir gerne reden, die nächsten Tage. Jo. Und wir werden vielleicht dann auch die eine oder andere Verbindung zu dir herknüpfen. Ja, eine kleine Bitte habe ich noch. Bitte. Ich habe gehört, du hast da ein Buch geschrieben und ich habe das nur so eben am Rande gehört. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein gratis Bücher mit Autogrammkarte. Das ist ein Buch, das habe ich zusammen mit Heller von Sinnen gemacht. Ja, das war sehr schön, war. Ja. Ich weiß zwar nicht, worum es sich handelt, aber ich würde es gerne mal lesen, weil ich habe da so viele gute Sachen gehört. Wir haben natürlich jetzt hier keine zu verschenken, aber wir gucken mal, was ich machen lasse. Ja, okay. Okay. Robert, alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen heißt die größte Katastrophe meines Lebens. In der Technik heute war Hans-Jürgen Wilde. Wir sind morgen wieder da um 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen mit dem Thema die größte Katastrophe meines Lebens. Und ihr könnt ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen unter der gebührenfreien Nummer 0800 5678 111. Macht's gut, schönen Nacht, bis morgen. Ciao.